Mann, egal was dir widerfährt. Und egal, was das Leben noch bringt, der Glaube gibt deinem Leben wieder Wert. Und egal, ob du einsam bist, du brauchst keine Bestätigung von anderen, dass du ein Mann bist. Du musst nicht tun, was die Leute sagen. Ich will nicht mit Floskeln um mich werfen, ich will dich nur heute fragen. Ist es wert, Dingen nachzutrauern, wenn du genau weißt, es bleibt so, es darf auch dauern. Doch irgendwann musst du aufstehen. Draußen ist es hell. Glaub mir, Bruder, du musst rausgehen und laufen schnell. Atme tief ein und lass los, man sieh nach vorn. Denn es lohnt sich nicht schlecht zu denken, besieg dein Zorn. Es lohnt sich nicht ewig zu weinen. Ich spür den Schmerz in deiner Brust, du siehst das Leben als Feind. Doch jeder Tag ohne zu lächeln ist ein Tag verschenkt. Und jeder dieser Tage wird in deinem Sarg versenkt. Und vergiss den Sinn, such nach Liebe und Frieden. Und am Ende des Tages wirst du sehen, wie viele dich lieben. Verschiedene Krisen halten dich, ich weiß, doch es ist schwer. Ich will nur sagen, bleib stark, du so, als ob nichts wär. Fast jeder hat sein Ghetto im Kopf. Du glaubst schon lange nicht mehr daran, aber die Rettung kommt doch. Denn hinter dem Schatten bist du und hinter dir ist das Licht. Entweder du glaubst an dich selbst oder kein Schwanz läuft an dich. Fast jeder hat sein Ghetto im Kopf. Du glaubst schon lange nicht mehr daran, aber die Rettung kommt doch. Denn hinter dem Schatten bist du und hinter dir ist das Licht. Entweder du änderst die Welt oder die Welt ändert dich. Mann, egal was dir widerfährt, Ötsch hat recht, lass den Kopf nicht hängen und sieh zu, wie die Sonne wiederkehrt. Denn das Leben ist ein Yin und Yang. Das heißt, es küsst dich, bis du glücklich bist und fick dich dann, Homie. Doch es läuft auch umgekehrt. Gerade eben war das Leben noch Stress, jetzt ist es unbeschwert, ja. Es ist ein Auf und Ab, es geht durch Höhen und Tiefen, bis es dich ausgenackt hat. Doch bis dahin ist noch lange Zeit. Also was, Junge, du bist doch noch lange nicht so weit. Nimm den Blick von der Straße und werf ihn geradeaus. Atme ein, atme aus, bau dich wieder gerade auf. Stell dich hin wie ein Mann und nimm das Leben wie es ist. Nimm es in deine Hand, nimm die Bitch wie ein Mann. Pack deine Sachen, wenn die Nutte schläft, Junge, und nimm mit, was du kannst. Fast jeder hat sein Ghetto im Kopf. Du glaubst schon lange nicht mehr daran, aber die Rettung kommt doch. Denn hinter dem Schatten bist du und hinter dir ist das Licht. Entweder du glaubst an dich selbst oder kein Schwanz glaubt an dich. Fast jeder hat sein Ghetto im Kopf. Du glaubst schon lange nicht mehr daran, aber die Rettung kommt doch. Denn hinter dem Schatten bist du und hinter dir ist das Licht. Entweder du änderst die Welt oder die Welt ändert dich. Pass auf, ich bin kein Sigmund Freud, kein immer alles besser Wisser. Ich kann nicht sehen, was dir fehlt. Ich seh nur um mich rum, wird alles trister. Und woher du kommst, ist Latte, Gosse oder Reinhaus. Ich seh nur, dass dein Glas halb leer ist. Komm, ich geb dir einen aus. Buddy, bitte lass deinen Kopf nicht so baumeln. Wenn du nicht selbst, wer soll dann noch außer Gott an dich glauben? Es ist wie alles im Leben, auf Sachen gibt's ne Garantie. Doch manche Träume werden wahr und andere werden es nie. Viele sehen das Glück von den Füßen, aber können es nicht fassen. Denn sie sind abgehoben, von allen guten Geistern verlassen. Und wollen nach oben voll erfolgreich sein, durch erfolgreich sein. Vertrau mir, Bruder, du bist nicht allein durch Gold am Schein. Also mach dich locker, hau die Tasten, grüner wird's nicht. Positives Denken ändert die Wirklichkeit wirklich, sonst wird's nichts. Und das ist leicht, man muss nur eines kapieren. Wenn du immer alles gibst, dann hast du nichts zu verlieren. One.